Der Spitzname von der Kärntner Landesregierung heißt Punschkrapferl. Außen rosa, innen braun und alles im Psoffen. Ja, nimm das. Oh, careful. Careful. Ja, eigentlich. Careful. Careful. Immer gar Punschkrapferl. Es ist Wochenende, da darf man Süßes essen, gell? Man darf die ganze Zeit Süßes essen. Na, mein Kollege will mich immer verführen. Der sagt immer, magst du Palmöl geschnitten haben? Oh, ist ein grausamer Mann. Sollen wir gleich mit der angebrunsten Sophie anfangen, weil ich gerade ein Bischinger Eck ist? Paragraf 12, was macht Thomas Brezner falsch? Paragraf mit Paragraf. Angebrunste Sophie. Ad-I ist ein Fahrradantrieb aus Steiermark. Er ist nicht so, begeistert von der Themenliste, bis auf das Ad-I, oder? Ja. Das ist halt alles kryptisch, man weiß nicht so genau, was man davon halten soll. Biene, wo ist denn eigentlich der Agenda? Die bitte, ist auf bitte nach Wichtigkeit. Nein. Ich habe meine Agenda, du hast deine Agenda. Du hast meine Sachen dazu aufgeschrieben. Was hast du für eine? Nein, ich habe deine Sachen nicht aufgeschrieben. Du hast irgendwas mit deinem Eishockeyspieler? Kauf dir mal. Old Story. Aber könntest du uns erzählen? Ich weiß nicht, welche Geschichte. Wieso höre ich mich an wie eine Kärntnerin? Ich höre mich auch schlecht an. Ich bin ein Wiener. Das kannst du natürlich zuschreiben. Nein, ich möchte aber nicht sagen, dass Kärntner schlecht klingen. Das lebt von mir. Aber ich bin jetzt ein eher Wiener. Wir kennen jetzt voll die Kärntner bashen, diese Bauern. Wiener glauben immer ich komme aus Kärnten. Ich habe gehört, dass Kärntner Kulturflüchtlinge sind. Ja, Bauern, Alter. Wolltest du Kulturflüchtlinge gerade gendern? Ja. Weil sie ja schon selber eine Minderheit sind. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Fetzenschädel Podcast. Wo ist unser Sponsor? Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von... Wir müssen jetzt übrigens leise sein, wenn der Sponsor kommt. Wenn man eine kurze Atempause braucht, neue Lebensfreude, neuen Schwung... Wenn man sich mal wünscht, ein anderer Mensch zu sein und sich vom Alltag lösen will, dann gilt überall und alle Tage, dein Sekt sei dein Hart. Ein bisschen lasziv, oder? Ja. Dein Hart? Dein Hart, gibt's denn noch immer? Ich kenne Dein Hart nicht. Kennt die Dein Hart Steingasse, oder? Ich kenne Dein Hart. Dein Hart Sekt. Pass auf, tu da nicht wieder bei. Naja, wir sind ja mit einer Gabi macht es auf. Bini, was ist denn der große Thema für diese Episode? Was hast du für uns konzipiert? Warum ist der Teller nass? Mein Thema ist die brunzende. Nein, das ist mein Thema, ist die angebrunzte Sophie. Ich habe eine Bekannte aus Germany, die hat wienerisch relativ schnell so gecheckt. Die ich auch kenne, die Schöne. Schön ist sie, aber ich glaube, du kennst eine andere. Okay. Nein, die ist schon nach Australien wieder weitergezogen und die hat Brunzen als ganz normales Pipi. Ne? Und ich immer so, ja, ich geh mal brunzen. Geil. Also sie hat die ganze sozial-kommunistische Dimension des Wortes Brunzen nicht erfasst. Also ja, sie hat es wahrscheinlich falsch. Ja. Aber sie sagen eigentlich beim ersten Mal Sachen sind sie nicht, oder? Aber was geht, das ist dein Thema, gell? Ausgebrunzte Sophie. Angebrunzt. Angebrunzt, ja, da hast du ein bisschen unscharf geschrieben. Ist das eine Süßspeise, so wie die schwindliche Marie, oder wie das heißt? Du meinst besoffene Russen, oder? Ja, besoffene Engländer. Ja, was hat's mit der... So, magst du mit der angebrunzten Sophie mit anfangen? Mit der angebrunzten Sophie. Gerne. Also wir schreiben den 15. Mai 2018 und es regnet. Und die kommen gerade vom Hofer heim. Es riecht nach Grubengas. Und ich erzähle mal Geschichte fertig, weil ich habe mir für heute was vorgenommen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich lasse den Titus ausreden. Die Biene nicht, aber den Titus lasse ich ausreden. Ich habe mir mal vorgenommen. Und ich erwarte mir auf den Titus, dass er mir ausreden lässt. Ich habe einen Vorschlag, damit man solche Missverständnisse... Damit man sich da nicht... Solange man redet, hat man irgendwie die Hand in Bewegung. Bei dir ist es die rechte Hand. Weil du kannst die linke nicht bewegen, aus diversen Gründen. Wäre es nicht gescheiter, wenn man jemanden einfach ausreden lässt? Man merkt ja, wenn man redet, indem, dass der über diese Person redet. Das ist ja akustisch wahrnehmbar. Es war der 15. Mai. Und die Biene, die der alte Bauernkalender kennt sich schon aus, die weiß schon, aha, jetzt, da klingeln die Alarmglocken, es regnet, natürlich, am 15. Mai regnet, und der Titus hat noch keine Ahnung, aber die Biene weiß schon genau. Und die Kuh mit zwei Sackeln vom Hofer haben, also ich war wirklich angebockt, vor allem, weil ich ja eigentlich nur mit einer Seite tragen kann. Und ich gehe immer, wenn ich heimgehe, durch einen Gemeindebau. Und bei dem Gemeindebau ist schon dreimal meine alte Frau gestanden und hat mich gebeten, dass ich sie zum 12a bringe. Die hat einen hinigen Hax und kann nicht gescheit gehen und muss sich an einen Menschen festhalten. Und du so, na klar, Oma, spring auf. So in die Richtung, ja, ja. Wirklich? Sie hat nämlich schon von Weitem hat sie mich erkannt und ich habe natürlich meine Kopfhörer drinnen, weil man muss schon einen gewissen Aufwand betreiben, damit man sich von der Umwelt absperren kann, ne, abgrenzen kann. Und ich sehe sie halt reden und dir so runter und sag halt so, ah, sie wollen zum 12a auf. Ja, ich hab's ja schon von Weitem gesehen, junger Mann. Und dann hab ich gesagt, kein Problem. Und sie hat, sie geht halt so wirklich ganz kleine Schritte und haltet sich bei mir fest und wir gehen halt auf zum 12a, weil sie will noch Meidling. Und auf dem Weg auf schimpft sie halt über Ausländer und ich sag, naja, das wird wohl nicht wirklich stimmen, was sie da sagen. Wie hat denn das ergeben? Einfach so? Ja, genau. Es regnet, ja, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und sie sind so laut beim Zeitungsausgang, telefonieren die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht verstanden, weil sie sehr genuschelt hat und so nach unten geschaut hat und der Regen auf meine Kapuze getrommelt ist. Und ich habe halt gesagt, ja, wo haben sie denn das her? Und sie sagt, ja, aus dem Fernsehen. Und ich gesagt, man soll nicht alles glauben, was im Fernsehen ist. Und dann sagt sie, heute ist ja eh die angebrunzte Sophie. Und ich frage, was? Die angebrunzte Sophie. Und sagt sie, ja, Servus, Bankrat, Bonifaz und die angebrunzte Sophie. So eine kalte Sophie. Und dann gehe ich drauf, sie meint die Eisheilige. Und das, ich habe vorher noch nie gehört, dass die Eisheiligen. Naja, als Kleingärtner weiß man das eigentlich schon, dass man erst noch die Eisheiligen irgendwas anfängt. Ja, aber ich kenne sie als kalte Sophie, nicht als angebrunzte. Ja, das ist richtig. Und die haben es aber total lustig gefunden. Die hat nämlich eine Freundin von ihr, wohnt auf meiner Stirn. Und diese andere zwei, dachte, Bonifaz. Das ist eine super lustige Geschichte. Bonifatius. Wenn ich das so richtig ausschirmen kann. Aber nein. Und du hast aber trotzdem, obwohl du die Eisheiligen nicht kennst, hast du Bonifatius und Bankrat-Servatz. Bankratius. Bankrat, das ist der vom Bergdoktor, falls du das 1997 auch gern geschaut hast. Na. Ich hab mir das jetzt vorgestellt, der kleine Max, oder? Was ist denn schon doch manchmal angeschaut, Falkenau, aber mehr kann man nicht erinnern. Nein, aber da ist die Ding dann vom Pferd gefallen, das war schon tragisch, oder? Irgendwann einmal ist der Ort gestorben und der Förster gestorben und ist ein neuer Förster. Genau, ja. Aber der alte Förster war Klaus Wildbold. Förster Rombach, das war nett. Förster Rombach oder Kassen. Und der war mit der Anja Kruse verheiratet. Also ja, kennt man, die hat jetzt einen Preis gewonnen. Anja Kruse ist vom Pferd gefallen. Die Filmfigur. Aber wer ist die Anja Kruse? Deutsche Schauspielerin. Ist es nicht irgendwie eine, die so. Oh, sie hat bei fast das Falkner mitgespielt, das kann jetzt nicht so toll sein. Nein. Habe ich ja schon erzählt, dass ich Heinz Schenk auf der Rolltreppe getroffen habe. Wen? Heinz Schenk. Na, magst du mal drüber erzählen? Wie trifft man jemanden auf der Rolltreppe, und wenn man ja in die gleiche Richtung fährt? Und was macht man eigentlich auf der Rolltreppe, wenn sie stehen bleibt? Man fährt weiter. Ich glaube, wie heißt Rombach? Ich glaube, mein Arzt, der mich heute operiert hat, hat ähnlich Carsten Römer, glaube ich, hat der Carsten oder Römer. Warst du bei denen? Ja, ich war die, die du mir empfohlen hast. Warst du bei dem mit den längeren Haaren? So ein dunkle? Nein. Ist ein fescher Arzt. Wie hat der geheißen? Ich weiß es nicht. Hat er schöne Aber Augen er hat meinen Hintern ziemlich nachgesehen. Also. Wir haben so ein Pad auf dem Hintern da. Zur Erdung. Ja, zur Warum Erdung. Machst du das Erdung? Machen? Das magst du nicht jetzt als allererstes mit deinem ersten Thema anfangen, weil offensichtlich die angebrunste Sophie nicht so geil ist. Ja, ich war vor 3,5 Stunden war ich operieren. Ich habe am Hinterkopf ein Lipom gehabt. Das ist ein ummanteltes Fett. Fetzenschädel wissen das von mir. Ja. Und ich bin der Nächste. Und du hast das am Popo gehabt? Ich hab's am Popo am Ansatz zu den Beinen gehabt, sehr weit unten. Da hat die Erdung noch Platz, ne? Da auf der Unterkante. Drinnen. Da hat die Erdung, da liegt die Erdung unterhalb. Also ich bin ja am Bauch gelegen beim Operieren und hab Anhaxen vom Fett abhängen lassen. Du hast gesehen, wie das so. Aber Titus, wo hast denn du dein Fett? Das ist so ein Laser gewesen, oder? Weil man hat das ist ein Laser, ja. Echt, wirklich, ich habe das nicht gesehen und ich habe, bitte, was hast du gefragt? Ich habe es auch nicht gesehen. Wo hast du der Fettbaby gehabt? Na, am Hinterkopf, am Nacken. Im Knack. Mein Fettbaby ist nämlich am Hintern und meine Augen sind vorne, deswegen habe ich es nicht gesehen. Aber du bist am Bauch. Ich bin am Bauch gelegen. Ja, da sieht man es auch nicht, ne? Ja. Hast recht, ja. Na, sie haben mir dann das Ding gezeigt, das hat schon ordentlich ausgeschaut. Das so wie eine kleine Katzenleber oder so. Katzenleber. Ja, weil er so wie ein Fettbaby, wie er süß aber ist. Vielleicht sagen sie mir dasselbe, ja. Wenn man jetzt aber er hat gesagt, das ist schon ordentlicher, es ist schon ein ordentlicher Wascher. Wenn gemacht. Wir jetzt schon dabei sind. Ich meine, ich konnte die Aufnahme zeigen, das Lustige ist, wie ich hingegangen bin, ich habe es telefonisch gemacht, weil du hast gesagt, die sind gut. Habe ich angerufen und die so, ja, wie schaut es aus, wollen sie vorher nur einen Gesprächstermin oder wollen wir gleich zur Tat schreiten? Und ich so, machen wir gleich einen Termin aus. War bei mir so, ja. Das ist eine ungute Sitzposition, ich habe deinen Rücken irgendwie bei der Tür. Bist du bist der Erste. Ich bin der Erste, der gekillt wird. Aber schreib doch auf, Kung Fu. Kung Fu. Wie war die Frage? Wie war der Spargel ausgezeichnet? Zart und weich. Du hast jetzt noch einen Termin ausgemacht zum Nähtezirken, ja. Oder? Wahrscheinlich. Ja, nein, ich muss jetzt am Dienstag nochmal hingehen und da geht es ihm darum, ob irgendein Bluterguss ist, weil dann müssen sie es jetzt irgendwie anschauen oder okay. Was da machen müssen. Und dann eigentlich nur mit die Nähte ziehen. Und dann Nähte ziehen, Und dann ist es dann schon fertig. Und er hat dann 40 Minuten haben es gewirkt. Das dauert. Es spritzt manchmal fett. Sei es drum, muss man halt machen. Mhm. Ich habe da jetzt auf Telegram das Fettbaby geschickt. Ich bin jetzt offline, weil wenn ich podcaste, ist digitale Nüchternheit oberstes Prinzip. Aber es hat geheißen, dass es okay ist, oder? Vor ein paar Folgen irgendwann einmal. Ist es nicht okay? Jetzt wäre es an der Zeit, dass die Biene ihre beste Geschichte aus den letzten zwei Monaten präsentiert. Aus den letzten zwei Monaten? Es ist ja schon so lang her, was der Kind passiert. Kriegt. Na sicher, erzähl einfach von einer Waschtrommel. Von einer Wäscheschleuder, die Oma gekriegt hat zum Geburtstag. Die Oma hat einen Wäscheschneider gekriegt? Ja, die Oma hat nämlich eine Waschmaschine, die auch einen Schleudergang hat. Oder nicht natürlich, aber voll modern, wie sie es einen Schleudergang hat. Ja. Und hat sie aber trotzdem so eine reine Schleuder gewünscht, falls ihr den noch kennt. Da wo der Deckel, wenn man den zumacht, dann fängt sie sich an zum Dran und wenn er offen ist, dreht sie sich nicht. Könnte ich voll gut. Und wir wollten das als Kinder immer testen. Also wir haben circa alles geschleudert einmal, außer Haustiere. Also deine Tante hat eine Waschmaschine? Die Oma. Nein, die Oma, er hat sie einmal zugelassen. Ja, es ist eigentlich arg, oder? Ja, ich war abgelenkt. Ich unterbrich sie wenigstens. Ja, schau, ich bin vom Internet und vom Online-Sein nicht abgelenkt, aber für die ist es vollkommen gerechtfertigt, wenn du das ausgeschaltet hast. Da steht nichts drin. Ja, ich habe dann ja nur das Büttel geschickt vom Fettbaby. Das ist das Thema. Das ist nicht das Thema, das ist dein Fettbaby. Das ist aber da hättet man keine Agenda schreiben brauchen. Ich habe da ja eh keine Agenda geschrieben. Ja, das ist ja keine Agenda, das ist ja nix. Der Hans hat meine Themen mit aufgeschrieben und anscheinend nicht von seinem Handy, wo er es aufgeschrieben hat. Ich sage euch was, vielleicht bin ich bitter. Ich kann euch meine Blutdruckwerte vorlesen von den letzten zwei Wochen. Fahrt. Nein, dann nicht. Passt. Das ist ja richtig dynamisches Moderation. Da muss ich doch was. Ja, wir kommen noch nicht so richtig rein in die Materie, wir sind noch nicht angekommen. Ich glaube, wir sollten uns alle einmal umarmen. Eine Ellbogen. Berühren. Berühre dich am Fuß mit meinem Schuh. Mir taugt das. Ich traue mir die Schuhe nicht ausdrehen, weil die stinken so ein bisschen nach die Kaseln. Achso, das ist aber kein Schuhe. Problem. Waldviertel pur ist gewesen, jetzt wahrscheinlich niemals, war furchtbar. Waldviertel pur am Heldenplatz, da sind Standl, da kriegt man Bier, Waldviertel Schuhe. Nein, das nicht. Eher so kulinarische Krapfen. Sachen. Aber genau das, was die Steirer am Rathausplatz Whisky. Haben. Es gibt angeblich Waldviertler mit Whisky. Gibt's sogar wirklich. Ich habe einmal einen Beitrag gehört über Käsereien und das ist total interessant, das Käse produzieren. Also für die Pension, wenn man sie nicht kann. Magst du wissen, was ich in meiner Pension nicht lernen möchte? Dann, du wirst dich um deine Kinder kümmern in der Pension, weil du bist dann sind die gerade aus dem Gröbsten raus und wollen sie gerade irgendwas Neues, eine Wohnung brauchen die dann. Das ist spannend, dass du Süderlin jetzt gerade. Süderlin. Süderlin nennt man das. Ich habe Tallinn, ich habe mir gedacht, das hat was mit Tallinn zu tun. Das hat aber eher was mit. Ich kann dir das erzählen. Gar nichts. Der Kerl, der die Schrift erfunden hat, hat Süderlin geheißen mit Nachnamen. Ach. Ja. War das ein Deutscher? Ein Deutscher. Ein Preußer wahrscheinlich sogar. Der hat das erfunden? Ja, 1910 eingeführt. Aber manchmal muss ich alles weiß, gell? Das ist nämlich eine Art Schreibschrift. Das heißt, so wie man schreibt, spricht man es aus wie Italienisch ungefähr. Nein, das ist immer ganz eine komische Schrift, die nicht wirklich gescheit ist und sich deswegen auch nicht so ganz genau durchgesetzt hat. Was wollt ihr erzählen? Ich wollte was Tolles erzählen. Warte, ich mach da mal einen Jingle, damit wir in Stimmung du kommen. Jingeln. Du hast ein wunderschönes Kleid. Magst du mal in mein Tuba greifen? Ja, also ich würde sehr gern in deine Tuba greifen. Ja. Das ist mein Lieblingsjingle. Ja. Vom Opernball. Ich würde gerne in deine Tuba greifen. Das war die Dings da, gell? Wie heißt denn die? Die Miriam Weichselmann. Der Tom Wolfe ist gestorben. Wer gehört? Ist denn das? Tom Wolfe ist ein Autor, der ist so alt ungefähr wie Peter Weck. Der lebt noch immer, Peter Weck. Wunderschöner Mann, oder? Ja, Wer ist Peter Weck? Peter Weck ist, schon ein grauhaariger Mann. Ich heirate eine Familie oder wenn der Vater mit dem Sohne oder der Nebenbuhler von der Kaiserin Sissi nehmen Karl-Heinz Böhm, aber Karl-Heinz Böhm war mehr Psycho für den Job. Sagt er gar nichts, gell? Und Tom Wolfe ist, glaub 87 Jahre so alt worden, 1930er Jahre, ja, das kommt hin. Ja. Und der hat, ich glaube, zwei Bücher habe ich vorhin gelesen. Mhm. Das eine heißt Ein ganzer Kerl und das ist ungefähr so dick, 700 Seiten. So sieht man im Podcast nicht. Ja, 700 Seiten habe ich deswegen dazu gesagt. 7 Zentimeter. Zärtlichkeit, 7 Zentimeter Zärtlichkeit. Das ist ein schönes Buch. Ist ein Titel von Johannes Mario Simmel. 30 Zentimeter Zärtlichkeit eigentlich. Aber jetzt noch eine Albumstellung. Jetzt Titel, 7 Zentimeter Zärtlichkeit. Greif leider Björn. Na und die, ich kann mich erinnern, dass die, ist mir zugetragen worden, dass die Doris Knecht ein schlechtes, die schlecht rezensiert hat, dieses Buch, weil es so dick ist und also das Buch ist so dick. Aber eigentlich gefällt mir das Buch schon, weil es hat ungefähr 10, 20 Seiten, wo du von so einem Durchschnittstypen einen Abstieg so richtig mitkriegst. Also der hat einen weiß nicht, irgendeinen Scheißjob und dann plötzlich läuft ihm die Freundin davon. Mhm. Zuerst verschlaft er sie, dann wird sein Auto abgeschleppt. Das Auto ist natürlich irgendwo in Simmering, also irgendwo in Amerika eigentlich, aber so ähnlich amerikanisch Simmering. Ja. Also furchtbar und er steigt immer wieder, immer, es wird immer schlimmer und er endet halt im Gefängnis. Da geht es aber nicht, das ist ein Nebenprotagonist und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich eigentlich das nur immer so richtig drinnen habe. Und die Hauptgeschichte gar nicht so. Die Hauptgeschichte ist, ja, es geht generell so um persönliche Leute, mit denen ich auf und ab und wie das so funktioniert. Und das andere Buch habe ich 2001 mir gekauft, das ist auf der FM4 Homepage vorgestellt worden, da geht, das heißt Hooking Up aufreißen, so Kurzgeschichten eher. Und da war eine Geschichte über den Tod der Seele, dass wir eigentlich sagen, wir haben eine Seele, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich was Fassbares ist. Und dass man eigentlich sagen kann, so wie Nietzsche vor damals 120 Jahren gesagt hat, Gott ist tot. Dass man jetzt sagen kann, okay, unsere Seele ist auch tot, weil wir haben sowas nicht. Das ist eigentlich nur so eine Erfindung. Ich glaube ganz fest dran, dass wir eine Seele haben. Ja, auch glaubst du. Gab's da ein bisschen einen Engel? Ha? Nein. Gab's nicht einen Engel? Wir haben in der Volkshochschule eine... Ja, das heißt, ja. Und die hat gesagt, sie glaubt, sie hat einen persönlichen Engel. In der Volkshochschule, im Englischen war das. In der Volkshochschule kann man ja... In der Volkshochschule. Hey, die hat Matura gemacht, die wird dann, weiß nicht, klinische Assistentin. Ja, aber warum nicht? Ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich auf irgendwelche irrationalen, monotheistischen Religionen stützen und... Keine Ahnung, den guten Speck. Und deswegen nicht glaubst essen. Du, dass du Seele hast, oder was? Nein, ich glaube nicht, dass ich eine Seele habe. Ich glaube einfach, dass ich ein beseeltes Wesen bin. Im Gegensatz zu dem Kaffee-Hefer. Oder zu. Das Kaffee-Hefer glaube ich nicht, dass er Seele hat. Aber der Ameisenbär schon. Ja, warum nicht? Keine Ahnung, ist doch klar. Der Ameisenbär. Animus, was die Animus. Animus. Der Ameisenbär, was ja, die der Art Eater mit seinen Glory Holes. Kreisschluss war das gewesen. Jetzt müsste man da eine Referenz setzen. Wenn das ein Aufsatz wäre, da käme da jetzt so eine Hake und ja, genau. ein Zitat. Nee, ich glaube, ja, aber wir können da jetzt, ich kann da jetzt gleich ein. Achso. Dieser Autor hat praktisch den sogenannten in den 60er Jahren diesen New Journalism geprägt, wo man praktisch sagt, man macht das nicht so eine nüchterne Reportage, sondern man macht das ein bisschen so erzählerisch. Irgendwie das, was jetzt die neuen Podcaster sind, dieses S-Town zum Beispiel, kennst du den? Oder. Also erzählerische Elemente, das Ganze ein bisschen in die Länge zahlen. Das ist so wie ein Ö1-Feature. Storytelling-Podcast. Ö1-Feature, was dann ein bisschen so in die Länge geht, weil es muss ein bisschen Fleisch dran. Okay. Aber ja, das bekannteste Buch war Fegefeuer der Eitelkeiten, das kennt man. Ist verfilmt worden mit Tom Hanks und mit Bruce Willis. Bruce Willis? Ist doch rein from Robbie Williams oder Robin Williams. Robin Williams. Free Willy. Aber was ist Fegefeuer? Hast du nicht Karneval der Eitelkeiten? Na, Bonfire of Souls. Ah, okay. Na. Aber okay, Karneval der Eitelkeiten gibt's auch, oder? Na. Karneval der Seelen? Karneval of Souls? Purgatory Fegefeuer? Purgatory ist Fegefeuer, ja. Wir können aber noch kurz über die Seele reden. Ich finde es nämlich, also eigentlich wollte ich jetzt gar nicht über Seele reden, sondern über Religionen. Ich finde es nämlich eigentlich voll okay, wenn man sagt, ich mag keinen Speck essen, weil ich finde es grausig, es schmeckt komisch oder mir tut das Ferkel leid, aus dem der Speck gemacht wird. Ja, aber die Religion gibt ja eigentlich keinen Grund vor, das hast du einfach, einfach so. Die Religion sagt, du darfst keinen Speck essen, weil Schweine sind unrein. Und erzählt eine nette Geschichte in der Bibel, damit es tatsächlich ist es auch du verstehst. Das oder jeder andere. Nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber es ist halt, es hat schon einen Grund, weil du halt einfach, wenn du in einem ariden Klima den Stamm durch die Gegend zahlst. Die Vorhaut abschneiden. Das meine ich, auf das will ich jetzt gar nicht. Weil zu wenig Wasser da ist. Genau, ich will das Wasser eingehen. Weil du, in einem ariden Klima ist es nicht so geschickt, wenn du Schweineherden hast, weil die sind nämlich sehr wasserintensiv. Deswegen nehmen wir Schafe oder Ziegen. Aber jetzt da bei uns, ich meine, gerade vorher hat es geregnet, das ist noch immer ein bisschen feucht, könnte man ruhig ein bisschen Speck essen, oder? Weil Speck ist halt wirklich was Geiles. Ich meine, da kann man sagen, Speck? Ich stehe total auf Speck. Was hat denn das jetzt mit Ring zu tun? Nein, du kannst bei uns kannst einfach eine Schweineherde haben, weil das ist nämlich das richtige so. Klima für Schweine. Das ist kein Problem, weil genug Wasser da ist. Ja, aber das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Komplexitätsverminderer. Also du hast halt irgendwelche Ideen, also du hast Verbesserungspotenzial, verpackst es in eine Geschichte und erzählst es so, dass jeder beim dritten Mal nur einmal beim dritten Weitererzählen nur immer ankommt. Ja, schon, das Problem ist halt nur, dass wir das Verbesserungspotenzial vor 2000 Jahren aufgehört haben damit. Also wir nicht, aber ja, wir haben Menschen. Also ich das zumindest. Auslaufmodell, weil wir bessere Modelle haben. Hast du ein Prinzip Seele? Glaubst du wieder, du kommst zurück? Hansi, Hans verschluckt er. Boah, das wäre jetzt ein gutes Foto. Er kann, aber das ist leider schon vorbei, das Foto. Er hat ein ganzes Wunschkrapferl im Mund gehabt. Ja, das ist wie im ersten. Jetzt haben wir ja abgewiesen. Du bist ja katholisch aufgewachsen, meinst du? Und jetzt bist du oder OBK. Jetzt bin ich OBK. Ich bin auch OBK. Hansi, bist du auch OBK? Ja. Bist du MBK? MBA? Ich bin Bachelor of Education. Und das ist natürlich auch Religion. Vom Religionsbekenntnis her bin ich lutherischer Atheist. Bist du eigentlich ein Fan von Nanan Muskuri? Nicht. Ich schon. Nein. Naja, wobei das Guten Morgenlied ist ja schön. Guten Morgen, gell? Guten oder? Morgen, ja, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt die. Aber als Lehrer ist es, glaube ich, nicht schön. Weiter. Hört man das oft auf Skikursen, wird das immer früh gespielt, habe ich gehört. Das ist nicht schön. Ja, als Schüler ist es nicht schön, glaube ich. Es ist ja nur, wenn die Lehrer das spielen. Ja, genau. Also. Ich bin ja sowieso ein Frühaufsteher. Seid ihr Morgenmenschen? Ja. Ja, bin ich schon eher, deswegen bin ich jetzt schon super müde. Ich bin auch eine Lerche, bist du eine Eule? Kaffee ist leider nicht da. Drauf da haben sie jetzt schon den ganzen Kaffee. Ich habe den ganzen Kaffee ausgesoffen. Es ist was. Magst du eine Bohne kaufen? Da gibt es Bohnen. Kaffeebohnen. Es ist Wochenende, gell? Es ist schon eine zehrende Woche, was in der Arbeit und so. Ja, ich habe an einem Tag über 10 Stunden gearbeitet. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich einen Zusammenschiss gekriegt, weil ich 4 Minuten überzogen habe. Ich darf nicht länger. Hast du aber länger gearbeitet? 4 Minuten überzogen. Ja, es ist nicht anders gegangen. Warum? Wegen eines Termins in der Früh und eines Termins um 18 Uhr. Machst du Hausbesuche? Nein. Die kommen zu dir? Nein. Ja, um 9 war jemand bei mir und um 18 Uhr habe ich ein Treffen wo gehabt. In dazwischen ein Pauschen? So. Und das ist sich nicht ausgegangen. Halbe Stunde Mittagspause habe ich gemacht. Fast ganz. Ich war im Kabarett und habe mir Thomas Maurer Zurück in die Zukunft angeschaut. Cool. Kennst du den? Sehr gut. Thomas Maurer ist an sich witzig, aber dieses Programm Zurück in die Zukunft, der hat so viele Sachen erzählt, was ich ohnehin schon gewusst habe. Und da eigentlich sind dann nur mal die Schmähs gewesen und die waren auch gut, aber nicht. Also, wenn man Sachen erzählt kriegt auf unterhaltsame Weise und die man eh schon kennt, ja eigentlich. Thomas Maurer sitzt manchmal, also wir haben in der Schule, also in der Schule nicht, aber von unserer Lehrer und also wir haben Freunde, auch Lehrerfreunde. Und wir gehen manchmal einen Kaffee trinken und der Thomas Maurer sitzt dann manchmal vor uns am Kaffeehaus auf einer Parkbank und ist der Leberkassemmel. Und da schauen wir aus und sagen, ey, das ist der Maurer, hörst. Und denken uns, okay, es ist trefft ihr oft Stars? Prominente, nein. Nein, ihr kennt es nicht. Wer nämlich Stars genau, wer nämlich auch, was nämlich total lustig ist, wer oft in dem Kaffeehaus ist, ist der Johann Codenus. Wie? Den kennt man, der hat nämlich ganz viele stichhaltige Gerüchte in seiner Hosentasche stecken. Ein stichhaltiges Gerücht. Echt, hat der Springer in der Hosentasche? Nein, aber der hat gesagt, dass das Butterfly, dass der George Soros uns die Ausländer gebracht hat und der hat stichhaltige Gerüchte, die darauf hinweisen. Und das habe ich lustig gefunden, weil stichhaltig. Ja, genau, was du meinst, das ist halt so ein Dings. Es gibt ja generell immer diese Kampfsprache, ja, generell, wenn es über wirtschaftliche Themen geht. Ich habe die Wunde immer noch nicht gesehen, ich würde sie gerne sehen. Die Wunde da. Ja, die ist ja offen. Was? Also nein, Mann, jetzt da ist kein Pickup drauf. Nein, die haben ein Sprühpflaster verwendet. Die also haben gesagt, das ist moderne High-Edge-Technik. Okay, dreh die nochmal um, damit die ein bisschen im Licht. Okay, du hast 1, 2, 3, 4 Nähte hast du. Aha, das hast du. Nicht gleich so wie schmeißen. Entschuldigung. Haben Sie da die Haare da wegrasiert? Ja, die haben mich rasiert. Mhm. Okay, aber ein paar Haare hängen jetzt drinnen, aber die werden wohl nicht einwachsen. Das machen sie überall, wenn sie die operieren. Ja, eh. Ich weiß nicht. Beim Knie hat mir die Schwester... Deswegen habe ich gefragt, weil es hat nicht, unbedingt nicht so ausgeschaut. Wie das bei der Niere gehabt hat, hat mir die Schwester gefragt, wollen Sie sich selber in den Bauch rasieren? Ich sagte, ja. Dann habe ich mir selber im Bauch rasiert. Weil das habe ich mich irgendwie ein bisschen wohler gefühlt. Mein Papa hat sich einen Bauch rasiert mit meinem Blinddarm. Selber? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe es selber gemacht. Weil der Blinddarm ist ja nicht unten. Der Blinddarm ist rechts unten. Ja. Apropos Fettbaby, ich glaube, dass mein Fettbaby der Bauch ist. Ja, stimmt, ja. Das ist aber nicht empfehlenswert, weil der Arzt hat irgendwo so gesagt, wie dass der Bauch schlecht durchblutet ist und dass das nicht so gut ist wie bei mir zum Beispiel. Ach so. Ja. Andererseits sieht man es nicht. Das heißt, du kannst du ein Loch haben, ist egal. So wie in der Tod steht ja gut. Stimmt. Ich weiß sogar, was das für ein Film ist und ich glaube, ich kann Bruce Willis hat da mitgespielt und die Mary Streep. Also der Ansicht hat mit mir Fuß und da ist die Frau, wie ich hat. Und wir haben so eine Runde gemacht, wir sind einmal durch diese Volksschule gegangen. Und die ist mittlerweile total... Wer, du mit dem Arzt vorm Operieren? Oder du mit der... Ach so. Wissen und du warst auf deiner alten Schule, war das ja richtig, Hauptschule war das. Hauptschule! Jetzt lacht's. Und die Schule ist mittlerweile komplett behindertengerecht, also barrierefrei. Mit Aufzug. Schön, alles schön. Also echt wunderbar. Prinz alles Harry. Schön, edukativ. So Prinz Harry mit seiner Frau, irgendwie, ich glaube, morgen oder übermorgen ist dieses. Morgen, glaube ich. Dieses Hochzeit. Heiratsding. Meine Schwester hat sie extra freigenommen, dass sie sich anschauen kann. Wirklich? Ja, weil die ist im Gastgewerbe tätig und du ist Samstag frei nicht unbedingt. Ja. Immer und ich die ist jetzt ein nicht totaler schauen. Fan. Sie hat sogar sie kann sich erinnern an die Heirat von Harry und Diana. Nein, Charles und Diana. Charles und Diana. Und ich kann mich aber nicht daran erinnern, ich kann mich nur an die Beerdigungen vor den Russen, Brezhnev oder wie die Kasten haben, erinnern. Du, kurze Frage. Ja? Der Harry, der ist doch eindeutig das Kind vom Reitlehrer, oder? Weil er Haar hat am Kopf. Nein, nicht weil, aber weil, weil er... Weil er rote Haar hat. Aber sowas war er ist, oder? So wie der rote Reitlehrer. Ist das der Jüngere oder der Ältere? Das ist ein bisschen der Rabauke, ich glaube, der Jüngere. Der ist der Nazi. Der Ältere ist der William. Der ist ein Jahr älter als der. Der ist eher sophisticated. Der Harry ist der als junger Mensch im Fasching mit Nazi-Uniformen durch die Gegend geht. Aber er hat sich dafür entschuldigt. Das hat Max Mosley auch gemacht, der Chef von der Formel 1. Reden wir jetzt endlich über die Formel 1. Steht nicht auf der Themenliste. Was gibt's Neues? Ja, das letzte Rennen in Barcelona war jetzt nicht so... Spannend wie die Vorgehenden und die der Vorgehenden, also. Aber der Kimi ist Zweiter geworden, oder? Der Kimi ist ausgefallen. Achso, das war dann auch ein Rennen davor. Oh ja, Zweiter geworden. Ich habe nichts mehr geschaut. So Zweiter ist Valtteri Bottas geworden. Valtteri? Ja. Valtteri. Das ist so schön, Name. Ich würde immer Valtteri. Valtteri Bottas. Ist der Kaukasier oder was? Finne. Ja, cool, Finne. Apropos Finne. Valtteri ist ein schöner Name, oder? Gestern sind die Finnen ausgeschieden. Beim Eishockey. Mhm. Macht aber nichts, gell? Weil wenn jemand von euch was über Eishockey wissen will, müsst ihr meinen Podcast hören. Ah ja. Fuck, ja. Magst du mir mal ein RSS schicken, weil ich finde es nicht. Also. Nicht sofort, das machen wir noch, ja. Wie viele Personen habt ihr schon aufgenommen? Ab. Ich glaube, 8 oder 9 ist sogar schon, ja. Wie lange dauert eine Episode? Ungefähr, naja, es zwischen 20 und 40 Minuten. Und ihr besprecht die Matches oder alles. Irgendwelche Hintergrund, alles, was euch einfällt? Also wir machen Hintergrundinformationen, wir besprechen aktuelle Themen. Wir tun edukativ arbeiten und erklären gewisse Dinge. Also, hast du gewusst, dass MacGyver ein passionierter Eishockey war? Ich weiß, ja. Hast du gewusst, dass der MacGyver mit Vornamen Seamus gehört? Nicht Seamus, was rede ich für einen Scheiß? Angus. Ja, irgendwo habe ich es schon mal gehört, ja. Wie schaut es aus mit dem Punschkrapferl? Das gehört mit dir. Ah, eins ist nur da. Da. Und habt ihr gewusst, dass es aber habt ihr ja schon jeder... Eine sexistische Scheiße ist. Ja, ich habe vier schon gegessen. Ja, das A-Team ist 80er Jahre. Alles sind die 80er Jahre. Ja. Sexistische Scheiße. Außer vielleicht, warum ist das A-Team sexistisch? Ja. Ich habe auf dem Wikipedia-Artikel gelesen. Ja, today I learned. Und gibt es so spezielle, da fällt mir ein, der Hannibal. Mhm. Das ist der Hannibal, der Hannibal. Ach so. Hannibal von A-Team ist der eine Schauspieler, der die männliche Hauptdarsteller von Breakfast at Tiffany. Aus den 60er Jahren. Nee. Eine Komödie mit Blake Edwards und der Schauspielerin der 60er Jahre. Weißt du, warum das so schön war? Audrey Hepburn hat Unterernährung gehabt während der Kriegsjahre und wollte Balletteuse werden und war dann aber zu unterernährt, um zu wenig Muskelmasse, dass sie dann Ballett lernen kann, ist Schauspielerin geworden und hat dann praktisch mit Gregory Peck 1960 ist mit der Vespa nach Rom gefahren und ist dann extrem berühmt worden dadurch. Habe ich irgendwas vergessen? Who the fuck is Gregory Peck? Gut, dass sie der Schauspieler aus den 60er Jahren. Ungefähr so wie Cary Grant, nur ohne Lachpfeifen. Cary Grant. Cary Grant. Ist das sowas wie... Das ist ein schöner Mann. Humphrey Bogart. Der Cary Grant der Gegenwart ist dieser grauhaarige Typ. Rudi Nierlich. Rainer Barriersack. Der unvergessliche Rudi Nierlich. Robert Redford? 80er vielleicht. So, da steht man, Paul Newman. Schöne Männer. Na, der Typ, der in der ersten Serie gespielt hat und dann von Dusk Till Dawn. George Clooney. Antonio Banderas. George der auch Clooney. Antonio Banderas ist schon George Clooney. Ja, stimmt, aber Banderas ist irgendwie, der schaut noch immer gut aus, obwohl er schon mindestens 55 ist, ne? Ja, Banderas. Wer ist Antonio? Ah, weiß ich schon. Desperados. Der bei Desperados. In den Mariachi. Du. So, you know. Du wegen der Operation. Und der Hanse ist nicht so wie zum Beispiel mancher, der nur den Schilling noch läuft und glaubt, Geld ist jetzt wichtig. Der Hanse braucht sehr viel Liebe. War das der Hansi Hölzler oder der Hansi Orsulitsch? Das war der Hansi Orsulitsch, aber vom Hansi Hölzler habe ich auch was. Aber irgendwie haben sie auch ein komisches Weltbild, möchte ich mal sagen. Ja, ah, ja. Ja, okay. Ich glaube schon. Na, okay. Der sagt immer Schatzi zu mir, das finde ich schon so scheußlich. Kann auch Maus sagen, wenn es willst. Nein, ich möchte erstmal gar nicht. Bei dem Plattencover. Nehmen wir sie heute. Er hat ein bisschen Probleme mit Frauen, der Herr Falco. Also sie hast du bräuchte mal Probleme mit Männern, Biene? Nicht in der Richtung, weil ich sage es halt ein Schatzi zu ihnen. Ich kann nicht damit umgehen, wenn mir der Hansi mit dem Fuß berührt. Es tut mir leid, aber warum bin ich so kindisch? Ist es irgendwie so ein Schwulenparagraf? War das jetzt der Hint? What? Paragraph 12 Absatz 2 hat er mal aufgeschrieben und streicht mal lasziv mit seiner Sohle an meinen Faden entlang. Da denken wir doch, ist das jetzt was in die Richtung oder was? Na, ist das? Es geht Schwitz. In meinen jungen Jahren, als ich noch jung war und das Geld brauchte, habe ich gearbeitet bei den Verein für Wiener Festwochen. Ja, und war Einlass. Wieder, ja, sind gerade wieder Festwochen. Ja, ah, ja. Aber damals war ich Einlass und habe den Saal, also praktisch Saalschutz. Nur nicht in die 30er Jahre. Saalschutz in die 30er Jahre. Nein, ich war Saalschutz. Also Heimwehr Aufgabe. Oder Völkerbund? Oder wie heißt Schutzbund. Schutzbund. Schutzbund. Ja, SPS Schutzbund. Okay. Ich muss hier darauf hinweisen, dass Sie Jacken, Taschenschirme und ähnlich sperrige Gegenstände in der Garderobe bitte abzugeben haben. Das ist ja nicht immer so einfach. Ne? Nicht immer einfach. Das ist ja so ein renitentes Publikum. Genau. Das Geile ist nämlich, da war nämlich nicht nur die Lady Huberta von der Rätselburg bei mir. Deswegen Pizza Poltergeist. Jetzt wissen wir es. Und das war unser Thema, weil wir haben gesagt, wir reden zuerst von Pizza. Pizza voll gut. Dann fällt jemandem ein, Pizza Poltergeist. Und dann kommst du auf den Punkt. Und jetzt haben wir es umgedreht gehabt. Und du hast jetzt versammelt. Es scheint mich um einen Insider-Joke zu handeln. Nein, wir haben uns eigentlich ausgedacht, dass die Themenliste so abgehandelt wird, dass irgendjemand sagt, ich hab gestern Pizza Geist, es war voll gut. Und dann sagt Johannes, Pizza Poltergeist, kannst du dir erinnern, voll geil. Und dann sagt der Hansi, die Lady, wie heißt sie? Huberta. Die Lady Huberta von der Rätselburg, die Kollegin vom Pizza Poltergeist, hat auch die Jacke nicht angegeben. Ja, wollte aber hätten müssen wegen Paragraph 12 Absatz 2. Pizza Poltergeist ist eine Pizzeria in Graz, oder was? Hast du die Rätselburg nicht geschaut? Vor lauter Begräbnisse von sowjetischen Rätselburg. Nein, das ist eine Kindersendung. Ich habe noch keine Kindersendung noch. In meiner Erwachsenen-Dasein. Ja. Das war ja selber damals in den 90er Jahren. Ich kann mich an eine Vampir-Serie erinnern, wo einer Rüdiger Kasten oder war mehr, weiß ich nicht mehr. Da war irgendwie der Geiermeier. War das Geiermeier? Das weiß ich nicht, aber der kleine. Das war der Nachbar, glaube ich. Der kleine Vampir. Ah ja, stimmt, genau, das war dieses Ding. Der ist immer den einen besuchen gekommen. Den Freund, den komischen Blonden. Und der Schwester hat er auch gehabt. Aber was hat das jetzt. Der Freund war in die Vampir. Ja, wir sind halt schon wieder wir. Aber was hat das mit Paragraph 12 Absatz 2? Ja, Paragraph 12 Absatz 2 habe ich ja schon zitiert. Und die Lady Huberta hat sich geweigert. Da war nicht nur die Lady Huberta. Aber Karl Hohenlohe. Den und der hat dann im Kurierschirch über mich geschrieben. Ich glaube, das Problem ist, der hat nämlich wirklich in seiner Kurierkolumne dann geschrieben, wie geschissen das Personal, ich weiß, vielleicht war es gar nicht Festwochen, sondern aber Forever, was eher zu ihm passen wird. Vielleicht hast du ihm geduzt. Oder sonst irgendwas. Nein, ich habe nur gesagt, es tut mir leid, aber ich kann für sie keine Ausnahme machen. Und dann hat er gesagt, eine Frechheit. Ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich habe die anderen Leute auch weggeschickt, jetzt muss ich sie halt auch wegschicken. Aber wenn sie keine Garderobe zahlen wollen, das sind da Kästchen, wo sie allerdings eine. Aber sie kennen damit halt nicht eine. Und das hat er überhaupt nicht verkauft. Die Lady Huberta übrigens auch nicht. Ja, und ich bilde mir ein, der Klaus Eberhardinger auch nicht, aber dann bin ich draufgekommen, dass der Klaus Eberhardinger irgendwas anderes gemacht hat. Und der war nicht mit dem Mantelen da, nämlich. Nein, das war nicht wegen Manteln. Ich weiß nicht mehr, was das war. Du hast ja auch eine schlechte Geschichte mit Klaus Eberhardinger, also eine schlechte Erfahrung mit Klaus Eberhardinger. Ja, aber nicht so schlecht. Einfach nur nicht wollen, dass wir die Proben stören, was eh okay ist. Hat die auch nicht wollen. Hätte schon Bootlegs machen können. Ja, stimmt, als Fünfjährige. Aber der Herr Thomas Spitzer hat kein Problem damit gehabt und auf dem sind wir alle herumgekupft. Weil er eine coole Socke ist. Weil er so groß war und er uns sicher fünf Kinder auf einmal tragen hat. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, einen 20er Tom. Nein, du hast ihn auch kennengelernt. Warte. Jeder kennt ihn. Nein, du kennst echt einen 20er Tom? Ja, sicher. Jeder kennt ihn. Auf meiner Geburtstagsfeier in der Steiermark haben der 20er Tom war auf deiner Geburtstagsfeier? Nein, war er nicht, aber es haben circa alle über ihm geredet. Geil. Und ist einer von der Foundation? Er ist ein Phänomen in Graz. Großartig, ich finde das geil. Nein, der 20er Tom ist überhaupt nicht von der Foundation. Der 20er Tom ist mit einer alten Freundin von mir zusammen jetzt. Und wir haben gerätselt, mit wem er zusammen ist jetzt. Ja, mit der Gerli. Gut. Also zumindest war er das vor einem Jahr zu Weihnachten noch. Der 20er Tom. Dass er bei der ERV auf der Bühne ist, er ein Darsteller. Und der hat so einen coolen Namen für Darsteller verwendet. Und ich weiß nicht mehr, was das war. War er Actor, Impersonator? Impersonator? Ja, wahrscheinlich ist er. Imprisoner. Ich weiß nicht, aber ich find's geil. Warum kennst du eigentlich den 20er Tom nicht? Weil er nicht das Graz ist. So sehr eher das Vorschau. Aber was... Das erinnert mich ein bisschen an das Brian Jonestown Massacre Band aus Texas. What? Und da ist immer einer, der spielt nur mit diesem, wie heißt denn das? Messer. Butterfly. Nein, der hat. Muchachos. Bolas. Nein, das ist so ein Kreis und da sind so kleine Kugellager. Achso, so das Musikinstrument. Also Schellenkranz. Schellenkranz, genau. Und der hat in zwei Schellenkränze. Nein, und bei jedem Stück tut er Schellenkranz spielen. Das ist der Job. Und nebenbei ist er noch Autor. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja, so eine Art. Nein, der Dom oder, 20er nicht. Weil der, macht die... Hast du 20er mit Nachnamen? Der heißt 20er mit Nachnamen. Ah, okay. Ich habe mir gedacht, das ist wieder der... Keine Ahnung. Der 50er Baby. Der geht mir auf eine 8er Heinz oder so. Und der trinkt über 20 Spritzer. Keine Ahnung. Die Happy Mondays haben ja auch einen Tänzer gehabt an der Bühne in ihren besten Zeiten, also nur einen Tänzer. Wer sind die Happy Mondays? Das ist so ein Acid. Die Supremes haben auch einen gehabt und die Temptations. Temptations. Nein, und warte, wer noch? Die Bonnie M. haben einen Tänzer gehabt, der mit, Tropical Tony. Ja, mit Tony Bonnie M. habe ich einmal zusammen getanzt. Tropical Tony. Ich war nämlich Tänzer von. Mit dem Tropical Tony? Mhm, wahrscheinlich, weil war die Vorgruppe von Bonnie M. In Graz am Hauptplatz? Nein, in Klagenfurt auf der Schleppealm. Aber Bonnie M. ist doch... Und da habe ich dann... Bonnie M. und wir haben dann auf der Bühne mit Bonnie M. getanzt. Ah, ich habe das immer schon peinlich gefunden, diese Musik. Bonnie M. Ja, aber wenn es ein junger Mensch ist... Geile Lasershow, sage ich da. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, es war mittlere 80er, Ende 80er Jahre, es war Markt in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, einmal im Jahr Markt. Und da hast du dann Musikkassetten gekauft und Band-T-Shirts. Mhm. Und manche Musikkassetten waren so schlecht, dass sie als Musiküberraschung verkauft waren, indem sie sie in Zigaretten... So wie diese Überraschungswunder... Die sind dann praktisch in Zeitung eingepackt worden und waren eine Überraschung. Und die hast du dann nochmal einen günstigen Preis kaufen können. Und bei uns war Bonnie M. drin. Da haben wir gedacht... Rasputin. Entschuldigung. Ich finde das geil. Weißt du, der 20er Tom? Der 20er Tom hat nämlich das Album vom Salzmann produziert. Ja, aber wieso kennst du den jetzt? Nein, ich kenne ihn ja nur über die Gerli. Hast du ihn jetzt erst kennengelernt, oder was? Ja, ja. Ich kenne ihn auch nicht wirklich. Aber ich habe den Namen 20er Tom geil gefunden. Das ist so wie der Braterstern Kali, oder? Ich kenne den Braterstern Kali nicht. Den kannst du kennen, das ist mein Cousin. Ich glaub, da, aber den S-Bahn Hansi kennst. Der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin hat noch immer keine richtige Idee, wer das eigentlich ist. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Wie tickt der 20er Tom? Das weiß ich nicht. Weil ich kenne ihn nur von einem Abend. Der war aber sehr sympathisch. Mein Cousin, der war nämlich mit. Mit dem war ich nämlich zuerst Eishockey schauen. Die Villacher haben gegen die Südtiroler verloren. Ja, mit der einmal gearbeitet hat, hat er immer gesagt, ja, also ich kann jetzt nicht mehr zu ihnen kommen, weil sie sind jetzt noch flach. Und ich habe gesagt, bitte was? Flach. Noch flach. Und ich hab circa zwei Wochen nicht verstanden, wo sie hinziehen werden. Und bis ich draufgekommen bin, flach. Flach bin ich geboren. Aber jetzt bin ich Wiener. Das ist die tschetschenische Version. Aber wie seid ihr beim Eishockey-Match schauen auf dem 20. Nein, es ist so, wir waren zuerst Eishockey schauen. Und die Filler haben, die haben vom Botzen haben sie aufs draufgekriegt. Botzen. Ja, sicher. Und mein Cousin hat dann gesagt, was kann man sich von einer Mannschaft schon erwarten, die von einer Biermarke gesponsert wird? Was für einer Villacher? Ja. Ja, gut. Liegt auf der Hand. Und dann haben wir uns mit der Gerli und der Lisa und die Steffi war auch dabei, haben wir uns auf einen Kaffee gebracht. Nachher sind die Frauen gekommen. Genau. Und die haben nämlich ihre Freundin mitgebracht. Die Gerli hat eben den 20er da mitgebracht. Und das Lustige, in Villach gibt es 2 Kaffeesterns und die gehen immer ins Falsche. Und ich finde es arg, dass Villach so eine kleine Stadt 2 Kaffeesterns hat. Ja, vielleicht hat sich der ursprüngliche Pächter dann selbstständig gemacht, weil er Probleme mit dem Verpachter gehabt das hat. Das ist und so dann wie mit dem Würstelhandel in Graz. Mhm. So wie, genau wie mit dem Wühlhaar. Wann haben wir das letzte Mal eine gute Geschichte über Wühlhaar erzählt? Ist schon lange her. Okay, weil jedes Mal, wenn ich zum Wühlhaar gehe. Passieren immer Geschichten mit Wühlhaar, weil du kommst dann immer so oft nach Graz, jetzt wo du Grazerin auch in Wien wohnst. Ja, es gehört aber eigentlich von mir nach Graz gefahren. Ich finde es total lustig, dass alle glauben, dass du eine Kärntnerin bist. Da trifft sich ja gerne. Heute redet mir einer von Greenpeace an, ein junger Herr, gell? Und ich möchte. Lele. Dann hat er gesagt, du hast eine sehr schöne Kette, hat die eine so tiefe ein Bedeutung Scheiß für dich? Habe ich gesagt, die habe ich erst seit gestern und ich unterschreibe sicher nichts. Also du kriegst meine Kontonummer. Ich habe gesagt, ich unterschreibe sicher nichts. Und er so, nein, ich habe zu ihm eigentlich, also ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass er seine Zeit sinnvoller verwenden könnte, als mit mir zu reden, wenn er Geschäft machen will. Das soll das überhaupt nicht machen, ich finde das so arm. Ja, aber ich habe ihm halt einfach freundlich gesagt, dass er seine Zeit vergeudet. Ich tue es ja immer leck schon. Und dann hat er gesagt, ich bin ja Lehrer, ich dachte. Er ist ja neben mir hergerannt und dann hat er gesagt, bist du eine Kärntnerin? Und dann haben wir gesagt, nee. Und du hast gesagt was anderes? Nein, ich habe gesagt, nein. Du tust das Lecture, du redest mit ihr. Ja, sicher. Diskutierst mit ihr. Nein, ich rede auch mit den Männern, also nicht nur mit den Frauen. Nein, ich meine, wenn ich also, generell so diskutiere, man kann auch mit Männern die Frage ist, ob es nicht irgendwie geschickter wäre, wenn sie was Produktives machen würden, anstatt dass sie da arme Menschen ja, ausmachen. Keller sind schlecht fürs Image, finde ich, für die jeweilige Organisation. Absolut. Ich sage ihnen das auch immer. Ja. Aber es bringt ja denen selber nichts. Nein, ich bin ehrenamtlich, ich mache das so und wir brauchen Geld für den Panda. Das ist ein scheiß Geld für den Panda, das erste, den kenne ich doch aus. Das ist bestimmt ein einträgliches Geschäft. Bestimmt einträglich für die Organisation, aber es ist ja gut, wenn so ja, aber geht. Ich denke mal halt, dass sehr viel von dem Geld auch in diese Leute fließt eben. Ja, sicher. Ja. Und ich meine, wie viel von seinem Geld gibt, aber wie viel von seinem Geld gibt der, spendet der, nämlich der macht das auch nur, oder die macht das auch nur, damit sie studieren kann wahrscheinlich und verdient ein paar Hundert. Seit wann sind wir so ein sozialgesellschaftskritischer Podcast? Naja, wir sind ja alle davon betroffen, ich meine, diese Leute sind ein Teil dafür schuld, dass man in der Großstadt Leute ignoriert, weil jeder, der einen anspricht, permanent will was von dir. Es ist nicht so, dass, ich meine, am Land wirst angesprochen und das ist eigentlich ganz normal. Aber wenn du heute in der Supermarktkasse jemanden ansprichst, dann kriegt der kriegt der Zustände wahrscheinlich. Den Strom ja, ich habe kein Problem mehr. Die reden mich so selten an und wenn, sage ich ihnen, was los ist. Wenn sie mich angreifen, weil ich happig. Das mag ich übers wir Gesicht streicheln oder dein Bein berühren. Ja, ich glaub, apropos Gesicht streicheln. Ich glaub, ein Eishockey-Spieler hat jetzt nochmal einen anderen über die Wange geleckt. Was, ein gegnerischer Spieler? Als oder? Foul, ja. Ja, ja. Als Foul? Als Foul sozusagen, ja. Ja, genau. Wir haben ja vorhin von den Achtgeber geredet, da steht noch was von Thomas Breziner. Ja. Thomas Breziner ist sehr, sehr asexuell. Glaubst du, das ist eher so ein, wie soll man sagen? Na, das ist auch wieder aus diesem Konglomerat, das die Pini und die in der Redaktionssitzung entworfen haben. Wie sind wir auf das gekommen? Was wollten wir sagen? Wir haben gar nicht über die Sexualität von Thomas Breziner geredet, weil wir sind das schon ist mir gerade eingefallen. Nein, ich habe gesagt, dass sein Instagram-Profil genau wert ist zu followen. Followern. Und ich habe gesagt, wenn ich der Thomas Breziner wäre, dann würde ich mal 7 kleine Germanistinnen und Germanisten anstellen, wo mir jeder pro Tag eine tolle Geschichte schreibt. Und der, wo mir die tollste Geschichte schreibt, die mir am besten gefällt, kriegt dann ein Pickerl. Und die zahle ich dann, halt einfach Geld ein bisschen. Du hast gesagt, du zahlst jeden mindestens 1.000. Ja. Wir können ja Pause machen. Ja, mach mal Pause. Ich hab gekleckert. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, tu mit so einem Prischinger Eck ein bisschen auftrunken. Nein, das war Scherz. Aber er hat es kurz wirklich in Erwägung gezogen. Ich sitze da übrigens im Herrgottswinkel. Ja, der ist nicht mehr da, stimmt ja. Nein, weil ich habe jetzt ja mein eigenes Podcast-Projekt. Ja, erzähl von deinem Podcast-Projekt. Konkrete Formen anzunehmen. Kopfformen, also noch nichts fertig. Aber ich möchte halt Leute einmal im Jahr mit denen reden. Mhm. Und war das mehrere Jahre lang. Cool. Und die Leute haben also ein bestimmtes Thema. Mhm. Eine zum Beispiel ist Tätowiererin, der andere, mit dem mache ich gerne irgendwelche Touren und das artet immer dazu aus, dass der sich ein bisschen überschätzt. Und letztens sind wir am Berg aufgegangen und dann ist der Lift auch nicht mehr gegangen, weil wir zu spät dran waren, solche Sachen. Und da erzählt er über seine Abenteuer. Und dann hättest du ja das Thema. Über das willst du nicht reden. Ja, können wir mal machen. Wenn du hast ja so ein prädestiniertes Thema in Zukunft. Ich habe definitiv ein Thema, das sehr bedeutend wird. Und damit es dann vielleicht nicht so da einer, also dann in unserem Podcast. Ah, verstehe schon. Ja, klar, können wir auf jeden Fall machen. Er fängt es rechtzeitig ab. Katalysieren. Kaskadieren. Das ein bisschen. Kaskadieren heißt doch... Kaschieren. Irgendwas mit einer Maske. Lässt du gern Thomas Brezner? Schon ein bisschen. Wort hast du schon. Ah, Er hat jetzt einen kleinen Hund. Er hat keinen Schnauzer mehr, gell? Der Thomas Brezner wohnt in London und in Wien und der findet Badestädte toll. Nicht schlecht, wie die Miriam Weichselbrauer. Die wohnt auch in London und in Wien. Ich glaube, ja. Sagt sie der Sparwerbung immer. Was macht die Miriam Weichselbrauer in London? Das verstehe ich ganz. Shoppen, okay. Na, weil der Thomas Brezner ist ja reich, der kann ja davon leben. Also vielleicht ist die Miriam Weichselbrauer auch voll reich, weil sie bei MTV so viel verdient hat oder was, sie war der Viva oder so, dass sie ausgesorgt hat für Spar und die Werbung. Macht die Werbung oder was? Für die. So wie Pierce Brosnan, ne? Die werden da irgendwie eine Dienstwohnung haben, ne? So im Studio. Hey, ja, Pierce, servus, Brosnan. Karin. Pierce Brosnan, was der macht, für den Spar. Gehen wir es an. Pierce, servus, Karin. Hallo, Bruce Willis. Schau, da vorne geht Falco vorbei. Oh, was auch. Herr Falco. Es ist ja aber wirklich, also ich glaube, ich bin schon ein bisschen froh, dass ich den Falco nicht kennenlernen habe müssen. Ich glaube, das war ein ziemlich unguter Zeitpunkt. Aber ich kenne jemanden, der hat denselben Duktus, wo er redet. Na, Marcel. Ganz ähnlich. Und ich habe den am Anfang irgendwie überhaupt nicht kapiert und ich kapiere ihn eigentlich noch immer nicht. Ich war letztes Wochenende am Landwirbel in Graz. Da lassen sie immer was einfallen, gell, die Leute. Da lassen sie sich was einfallen, die Leute. Peter hat eine Lesung gehabt, gell? Der Peter hat eine Lesung gehabt. Mein Bruder ist jetzt ein Leserich. Ja. Literat. Er hat gelesen gemeinsam mit einer anderen Literatin aus Après-Ski-Hits. Haben sie 10 gelesen. Nackte Friseusen. Haben sie gelesen. Mit richtig feuchten Haaren. Liedertexte, sie haben Liedertexte vertont. Ja, ich stelle mir das jetzt gerade auf den Fuhr. Après-Ski-Hits haben sie gelesen. In verteilten Rollen. Das Rednerpult, Rednerinnenpult war am Mistcore. Cool. Was ist eigentlich aus dem Podcast Geschichten aus dem Tinderwald wohl? Ach. Ich habe gesehen, es gibt ein Subreddit, der heißt Tinder. Da geht das voll mit Zeugs. Da ist voll. Das ist voll. Fui. Ich habe gelernt, Salzburger sagen kein L, sondern ein I. Fui. Also sie sagen statt viel, sagen sie Fui. Das ist nett. Aber sie nett. Sagen trotzdem, sie sagen Salzach. Salzach sagen sie. Ja. Sie sagen öfters Ma. Aber sie sagen trotzdem Villach, nicht Fia. Weil das ist ja ein L. Ist ein Fremdwort. Für die Salzburger schon, ja. Weil Salzburg ist ein nettes Dialekt, finde ich. Ich finde auch. Wir machen jetzt mit Kärnten weiter. Du warst am GTI-Treffen oder zumindest steht es da. Das ist ja erst, oder? Das nein, ich war nicht, aber ich finde es lame. Jetzt ist gerade GTI-Treffen in Kärnten und das zipft mich voll an. Ist es jetzt gerade? Weil du fährst du auch deswegen. Bist du deppert? jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich kann mich erinnern, was ich sagen wollte. Soll ich zuerst noch sagen, was ich sagen wollte? Ich bin gerne Nudelsieb hier. Und zwar beim GTI-Treffen. Soll ich sagen? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ich singe viel lieber. Sing für uns. Nein, was GTI-Treffen, es ist ja wieder so epic Fail von der Kärnten-Werbung, wo einer sagt, super Idee, machen wir ein Treffen für alle GTIs. Fast besser wie ein Rallye-Treffen. Die wechseln sich ja so ab und die fahren ja alle die gleichen Strecken und ich finde es so arg. Und ich hoffe jedes Jahr auf Regen. Ja. Dass die so richtig in ihre grausigen und das ist halt scheiße. Und du? Pine, warst du jemals ein GTI-Treffen? Ja. Erzähl einmal, was hast du am GTI-Treffen gemacht? Es ist mehr so passiert, wir haben nicht gewusst, dass GTI-Treffen ist. Wer sind denn wir? Mein Bruder, eine Bekannte und noch jemand. Einfach nur von Slowenien Richtung nach Hause fahren, aber noch was unternehmen. Und wir haben gedacht, wir können einmal kurz in den Wörthersee reinhupfen, weil es so heiß ist. Ich habe ein gebrochenes Bein gehabt und habe nur ein Bein reingesteckt in den Wörthersee. Nein, ich bin an der Costa Brava in Wirklichkeit bei einem Felsen aufgehupft. Und deswegen Bein gebrochen. Schlecht auf. Beine geblutet. Geblutet habe ich nicht. Ich bin so geblutet. Ich bin einfach, ich war damals jemanden besuchen, den ich kennengelernt habe. Irgendwie erzähle ich jetzt die ganze Geschichte. So schaut's aus. Du warst in Barcelona in einer Diskothek. Ja, in der größten Diskothek in Barcelona, im Rasmatas. Was ist Rasputin? Rasmatas. Und da ist jemand vorbeigegangen, jemand, der sehr groß war, und ich hab den, und der hat mich so komisch angeschaut und also und ich habe mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihm böse nachgeschaut, so. Was richtig hat? Böse, einfach, weil er mich böse angeschaut hat. Ach so. Daraufhin haben meine Freundinnen zu mir gesagt, bitte mach das nicht mit Leid, ich meine, irgendwann schlagt die jemand. Ja. Der hat mich dann aber angeredet und dann haben wir gedacht, ja passt. Und dann schmuss man halt. Nein, ich habe mir gedacht. Hat er dich auf Spanisch angeredet? Nein, hola, auf Katalan. Und ich habe nichts verstanden und habe dann mal gesagt, hola, ¿qué tal? Nein, ich habe, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. ¿Qué tal heißt natürlich geht was. Genau. Vor die Disco rausgegangen und haben geredet und haben ich in den ersten, na, in den ersten so 10 Minuten, ist, ne? Na, wir haben in den ersten 10 Minuten beschlossen, dass wir unsere Kinder siebensprachig erziehen werden. Und dann hat er gesagt, er muss kurz zu seinem Auto, weil seine Freunde warten dort. Und dann sind wir zum Auto gegangen und dann haben die ganz gemütlich. La pura mangialanima. Dann haben die Leute ganz gemütlich dort bei seinem Auto auf einem CD-Cover eine Leine gezogen. So kann man das erzählen. Ich bin daneben gestanden und habe sowas noch nie gesehen gehabt vorher. Okay. Und die haben das halt dann und dann sind wir wieder zurück in die Disco gegangen. Und dann haben wir beim Nachhausegehen unsere Freundin, bei der wir übernachten hätten sollen, verloren beim Jackenholen. Haben dann nicht mehr gewusst, wohin. Und daraufhin sind eine Freundin von mir und ich mit dem mit haben gefahren und seine ganzen Leute. D.I., aber ich hab mir die merken nicht, ich hab mir die Namen nicht gemerkt und wir haben einfach Pablo 1, Pablo 2 und Pablo 3 zu ihnen gesagt. Und er hat zu meinen Freundinnen Günther 1, Günther 2 und Günther 3 gesagt, auch wenn es Frauen waren, weil er gesagt, Österreich heißen alle Günther und ich hab gesagt, Spanier heißen alle Pablo. Und dann haben wir dort übernachtet in dieser Wohnung. Ja, so war das halt. Und dann sind wir zusammengekommen, warum auch immer. Ole! Und später war ich ihn mal besuchen in Spanien und habe mir dort den Haxen gebrochen. Ach so, das war Jahre vorher schon. Ich habe ihn im Februar kennengelernt, im April war ich ihn besuchen. Mm. Da habe ich meinen Haxen gebrochen. In dem du ins Wasser gesprungen bist, wo nein, eigentlich kein Wasser nicht, war, nein, sondern nein, Stein. Costa Brava, es war nur an den Felsen und es war nicht so schön das Wetter, dass ich mal baden hätte gehen können. Aber ich bin von einem Felsen runtergekupft und bin irgendwie umknackst und auf meinem Haxen gelandet. Er hat gesagt, geh da raus und ich mache ein Foto von dir. Und er hat mich nur hinterm Felsen verschwinden gesehen und hat das nicht gewusst, wo ich hin bin. Und hat gedacht, ich lauere irgendwo und mache dann so buh. Und deswegen bin ich dort unter dem Felsen gesessen und mich hat niemand gehört. Ich habe schreien versucht, aber es hat nicht richtig funktioniert, weil es erstens so weh dann hat und zweitens die Wellen so laut war, dass er mich nicht gehört hat. Deswegen ist er dann irgendwann dahergekommen und hat mich gesucht und dann hat er mich vorgefunden, halt auf meinem gebrochenen Haxen sitzend. Und ich habe dann nicht gewusst, dass er gebrochen ist und habe dann gesagt, ja, jetzt warten wir 15 Minuten und dann stehe ich auf und dann passt das schon. Und er hat gesagt, nein, das geht Flut nicht. Nein, und der hat immer gesagt, nein, ich trage die einfach rauf zum Strand. Und ich habe gesagt, nein, du machst das nicht. Ich warte einfach eine Viertelstunde und dann passt das schon wieder. Und das haben wir dann so eine Dreiviertelstunde lang so gemacht, bis ich draufgekommen bin, ich kann wirklich nicht aufsteigen. Und dann hat er mich ins Krankenhaus getragen. Und wie sind denn spanische Krankenhäuser? Der Arzt hat ausgeschaut wie der Michael Jackson vor den OPs nice. Und hat das Einzige, was er auf Englisch zu mir gesagt hat, war, don't worry, be happy. Und hat mir einen Gips raufgetan. Also sie haben das Röntgenbild irgendwie so gemacht, dass ich meinen Haxen total verdreht halten habe müssen. Und auf dem Röntgenbild hat man deswegen nicht gesehen, dass es gebrochen ist. Weil die Ärzte in Österreich haben sie das Röntgenbild angeschaut und der hat gesagt, dem für Arzt, mich ist das Spanisch. Das Arzt kann man nicht, dem Arzt kann man nicht böse sein, weil man sieht auf dem Röntgenbild nicht, dass das gebrochen ist. Und deswegen haben sie nicht festgestellt, dass es gebrochen ist. Deswegen hat Don't Worry Be Happy. Dann habe ich so einen kleinen Elephant Leg gekriegt, so wo die Zehen so aushängen beim Gips. Und bin dann durch Spanien gehumpelt 5 Tage lang. Dann bin ich heimgeflogen. Und dann ist er mich besuchen gekommen und ist in Slowenien angekommen. Und wir haben ihn in Slowenien vom Flieger abgeholt. Und deswegen haben wir dann gesagt, machen wir noch einen Ausflug. Hansi, wenn du Chirurg wärst und jemanden vor dir hast, der deine Sprache nicht versteht, was sagst du auf Englisch zu dem? 3 Wörter. Don't worry, be happy. 4 Wörter. I'm gonna fucking kill you. Nein, ich sag, take it easy. Calm down. Und dann war aber wieder erwarten viel PS dort, viel Abgase. Genau, und was ich als Idee ganz nett gefunden habe, da hat sich jemand mit Sonnencreme GTI auf den Rücken geschrieben, sodass der restliche Rücken verbrennt und nur in weiß GTI umsteht. Umgekehrt wäre besser, ne? Sage ich auch meine Rede. Ja, aber das ist nicht real. Ich glaube, da gehört schon eine sehr große Portion Wahnsinn dazu, wenn man ein bisschen Scheiß mitmachen will. Ja, wir sind man merkt ein Auto von der Mama eingefahren. Was hat die Mama für ein Auto? Na, früher haben sie einen Italiener, Renault ein Fiat gehabt und dann einen Toyota wahrscheinlich oder so. Kennen Sie dieses Video von einer Feldbacherin, die das Auto auf in so einen Filmmitschnitt das Auto von ihrem Freund erklärt am GTI-Treffen auf Englisch und die weiß halt die Sachen nicht, also die, ich weiß es jetzt auch die nicht, die Sachen nicht, oder sie kennt keine Englisch, sie kann nicht besonders gut Englisch und sagt dann zum Beispiel, we cannot go about the Kofferraum. Was heißt Kofferraum, wer wusste es? Trunk, oder? Ja. Und sie sagt, we cannot go about the Kofferraum and it has 65 PS oder solche Sachen, sagt sie ja, dann halt. Ist, ja, ist, glaube ich, lustig, ja. Ah, ist super nett, ja. Aber wir waren dann doch nicht so lange dort. Wir haben dann kurz ein ruhiges Plätzchen zum Reingehen gesucht. Das haben wir dann gefunden, haben einen Haxen oder zwei für die, bei denen uns möglich war, reingehalten und dann sind wir weitergefahren. Ja. Du stehst eher so auf grüne Energie, ne? Ich stehe total auf Eishockey und deswegen habe ich einen Eishockey-Podcast gemacht. Verkehr vom Tor. Und man kann sich die neue Folge anhören. Da reden wir über die Blackwings Linz, die jetzt ernsthafte Probleme mit der Jugend haben und den Klagenfurter Athletic Club, die vom Regen in die Traufe kommen. Aber jetzt ist die Glücksfee Heidi da und die zahlt uns den Petersen Nick aus Kanada. Ronny Petersen? Nein, Nick. Okay. Nick Petersen. Mhm. Wer ist Ronny Petersen? Das war vor, habe ich mich gewundert. Das ist ein Rennfahrer aus den 1985 Jahren, der dann einen Motorbootunfall gehabt hat. Der ist schuld, dass Gilles Villeneuve eine große Fehde gehabt hat. Das war Ferrari-Fehde. Ist Gilles Villeneuve? Der Papa war, vom Jacques. Ah, ja. Der Jacques Villeneuve ist der letzte Williams-Weltmeister. Also er hat eigentlich dunkle Haare gehabt, aber er hat zwischen noch mal so blond gefärbt und dann blau gefärbt. Sehr, sehr schütteres Haar gehabt. Ich glaub, ja, der hat sehr schütteres Haar gehabt. Ist vom Hörn auf. Das ist noch so diese Heinz Brüller, die Heinz Brüller Kommentation. Naja, da war der Giancarlo Fisichella noch. Giancarlo, ja. Ist der fest gewesen, oder was? Ja, na, der Italiener ist immer fest. Der fährt noch immer. Nein, Italiener sind nicht immer fest. Naja, meine Oma hat den italienischen Freund meiner Freundin gesehen und hat nur groß Angst. Ja, und hat dann nur so gesagt, hübsch. Da steht nur AD-E. Ja, geschwind gemacht. Es gibt eine Füller H-Firma. Die machen, das werde ich wahrscheinlich echt machen. Die rüsten der Radl auf und machen einen Elektroantrieb dazu. Ja. Für einen Hasentausender. Es steht drauf, dass du das nicht im Straßenverkehr benutzen darfst. Also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich nicht. Ist das so mit Gaspedal ohne Pedelec? Nein. Das glaube ich schon, dass das ist der Sensor. Aber wo fährst du dann im Innenhof bei dir? Ich fahr natürlich im Straßenverkehr. Scheiß doch auf Gesetze. Wenn die Polizei kommt, dann werde ich sagen, bitte wo, Elektroantrieb? Herr Inspektor, das ist mein Trinkflaschen, das ist kein Akku, das ist mein Trinkflaschen. Weil es nämlich wirklich, der Akku schaut aus wie ein Trinkflaschen. Es gibt Radlkops, habt ihr das gewusst? Ja. Ist es das, wo, wie geht die Kraftübertragung? So ein Wolzen am Hinterrafen. Das ist ein Kompromiss von vorn bis hinten, glaube ich. Ja, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist ein ordentlicher Akku hinten am Gepäckträger und ein Motor im Rad drinnen. Das ist ich habe schon einmal keinen Gepäckträger. Dann geht es natürlich nicht. Ja. Naja. Du konntest jetzt natürlich einen aufschrauben, aber nein. Du kannst vielleicht morgen einfach jemanden mehr Radl, der dann einen Gepäckträger aufschrauben will. Einen Kaufraum hinten. Ein Kaufraum. Ja, stimmt, die kriege ich den Radl und die werden einen Gepäckträger aufschrauben. Ich habe nämlich heute ein Fahrrad erwartet, aber es war leider defekt. Das habe ich zurückschicken müssen. Jetzt habe ich kein Rad. Ich habe meine Radtour in anderthalb, zwei Wochen. Vollkommen. Wo geht die Radtour hin? Wir fahren mit dem Zug nach St. Pölten. Oh. Dann nehmen wir die Marazella-Bahn und fahren nach Marazzehel. Dann fahren wir mit dem Rad zum Erlaufsee und dann fahren wir weiter bis noch zum Kernhof. Campingplatz, das sind ungefähr 20, 30 Kilometer, vorher schauen wir sie Marazella an, und zwar am Tag after the Feiertag, also wenn die ganzen Pilger schon wieder weg sind, hoffentlich, gehen dort beichten, fahren zum Kernhof, dann da weiter campen, und dann fahren wir weiter bis Traisen, letzte Station, und am nächsten Tag bis nach St. Pölten wahrscheinlich, oder vielleicht sogar weiter, vielleicht sogar bis nach Traisenmauer. Letzten Satz bei uns im Haus brennt, und plötzlich her so komische Geräusche, so war die Feuerwehr da und hat einen Einsatz gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, ach du Scheiße, jetzt muss ich meine Sachen zusammenrahmen und alles räumen, weil die dann sicher das Haus evakuieren. Aber in Wirklichkeit war es nur ein Hausbrand, Wohnungsbrand. Und die haben dann praktisch alles gelöscht und es hat gestunken. Ich war einmal mit der Schule bei der Feuerwehr. Und da haben sie gesagt, dass 90% von allen Brände tun sie mit einer Handpumpe und Wasser löschen. Was ich voll geil finde. Weil das geht am besten, haben sie gesagt. Und 300 Jahre Feuerwehrtechnologie eigentlich umsonst. Da haben sie uns nämlich in den Feuerwehrkorb eingesetzt, sagt man da. Und dann ist er aufgeschossen, 500.000 Kilometer in die Luft, bis zum Mond, mit der Later. Und dann hat es das Wasser durch. Und ich habe mich so angegackst, bis zum Knackauf, weil ich ein bisschen Angst vor Höhen habe. Jetzt kratzt sich langsam wieder was ein. Hast du irgendwie Kung-Fu? Kung-Fu, ach ja, genau. Kung-Fu! Weil du nämlich ganz bei der Tür sitzt, und ich sitze ganz weit weg von der Tür. Und wie damals noch Kung-Fu gemacht habe, dann muss ich einmal so aufstellen müssen, dass die, die am wenigsten kennen, nah bei der Tür stehen. Und der Chief Checker Lehrer, der ist ganz auf der anderen Seite von der Tür gestanden. Ich bin mit 15 mit dem Rad gefahren, das jetzt erzählen, und dann habe ich ein Lied gedichtet. Ja. Das ist so geil. Ich weiß nicht warum. Ich kann Karate. Ich kann Kung-Fu. Okay, nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt. Ich hab das Lied. War das ein Zweizeiler? Ich hab. Ja, aber warum machst du da? Warum scheißt du jetzt einen großen Haufen auf meine Kung-Fu-Geschichte? Ich meine. Ich kann weil das, Sekunden weil warten mir das können. 20 Jahre später jetzt eingefallen ist. Hättest du nicht 2 Sekunden warten können? Nein. Ich hätte einen einzigen Arschlochsatz noch zu sagen. Okay, sag mal. Kannst du das? Ich habe abgeschlossen, dass ich dich heute unterbreche. Jedenfalls, der Kung-Fu-Lehrer hat gesagt, wenn jetzt ein Feind kommt, dann muss er sich zuerst durch alle durchkämpfen und der Funken muss mit den leichtesten anfangen. Und bis er dann bei mir ist, beim Chef, ist er dann total miert. Das ist ein feines Hierarchiegefälle, ne? Ja, total, aber es ist Kung-Fu, was erwartest du? Ich würde sagen, dass wir jetzt schon an der Hinterkante des Abends angekommen sind. Ja, da möchte ich nur das letzte Thema des Abends anschneiden und das fällt mir immer wieder auf, wenn wir dann fertig sind, wenn wir unsere Gläser ausgetrunken haben, wenn der Hansi seine Mikrofone ins Mikrofon-Etui einpackt. Krieg jetzt eine neue. Dann fällt mir immer wieder auf, dass plötzlich dieses Hochgefühl langsam abebbt. Oh. Und das ist so ein bisschen das, was Theaterschauspieler haben, ne? Sie sind auf der Bühne, irgendwie euphorisch. Töne unterbrechen. 2 Stunden lang, Applaus, frenetisch teilweise, ja. Enden wollt manchmal. Und dann kommen sie hinter die Bühne und sie sind irgendwie nur so richtig drauf. Mindestens 3 Stunden bis schlafen können. Und was bleibt ihnen da noch? Koks. Die Flucht in den Alkohol. Oder Koks. Geselligkeit. Oder Koks. Wie machen das wir Podcaster? Wie gehen wir damit um? Ich meine, die Biene schläft jetzt schon ein. Meine Euphorie war heute um 9 Uhr am Vormittag wahrscheinlich. Was aber ich bin Feuerwehrmann daheim, der kann ich sicher was über das Feuer löschen. Der Stefan ist ein Feuerwehrmann? Ja, nicht Stefan, ist der ein freiwilliger Feuerwehrmann? Stephen King. Nein, ich meine, sagen wir ich weiß nicht, wie man zu ihm sagen. Miep! Der Miep! Aber der Miep ist schon ein bisschen, der weiß sich gut zu verkaufen, der redet relativ wenig. Also der redet nur, wenn die Kasse stimmt. Ja, der redet nur, wenn die Kasse stimmt.